geschafft, bis es ins Fernsehen zu kommen, von ihrem Zuhause aus, haben das durchgezogen, woran sie geglaubt haben. Und deswegen wollte ich mit euch einfach mal erstens, bevor wir in die Zeit reingehen, weil über die Zeit reden, wollte ich mit euch über ein, zwei Personen sprechen, die in dieser Welt als Berühmtheit gelten oder gegolten haben. Sie sind mittlerweile nicht mehr da. Eine dieser Personen ist ein Afrikaner, ein Künstler. Weil Künstler zum Beispiel gehören ja mit zu den berühmten Vorbildern der Menschen. Künstler, Musik, Künstler, Sänger. Ja. Und eine von diesen Personen, die ich worüber sprechen möchte, ein Afrikaner aus Nigerianer, sehr berühmt. Sein Name ist Fela Kuti. In der afrikanischen Welt ist er sehr berühmt. Er ist sozusagen, er wird als Gründer des Afrobeats gesehen. Ne? Sein Vater war Musiker, aber auch Pastor. Seine Mutter war so eine Art Aktivistin, die war politisch engagiert. Er hat sich für den Weg der Musik entschieden, der Fela Kuti. Er hat 1973 arbeitete er mit bestimmten Berühmtheiten sogar, also Stephen Wonder, James Brown. Das sind so Namen, die sofort was bei uns sagen, wenn wir sie, wenn wir die hören. Und jemand wie Fela Kuti aus Nigeria, in Nigeria geboren, in Lagos, nee, nicht in Lagos, in der Nähe von Lagos geboren, hat es geschafft, in die Welt nach Europa, um dort sich einen Namen zu machen und dort was zu erreichen. Aber wenn man sich sein Leben anschaut, dann sieht man, also zum Beispiel, heute zum Beispiel gibt es junge Leute, die sich Fela als Vorbild nehmen. Die sagen, so wie er Menschen bewegt hat, so wie er für seine Nation stand, weil Fela hat immer sehr oft die schwarze Kultur verteidigen wollen, hat sich oft immer angelegt mit der Regierung, der Politik in Afrika, hat sich angelegt mit der Militär sogar, hat Lieder gesungen, hat seine Lieder benutzt, um ein politisches Statement zu machen, um die Menschen die Augen, in Anführungsstrichen, die Augen aufzumachen. Und heute wird er gefeiert als einer der Pioniere der schwarzen Bewegung in der Musikszene. Ja, und er wird Er hat diese Idee verkörpert, ne, diese Idee verkörpert, der Afrikaner ist der Gute und der Weiße ist der Böse, gesehen, gelesen. Der hat neulich, also der ist bekannt dafür, dass er auch sehr, sehr stark diese Black Culture und Black Roots, dass er das vertritt und das pusht und zeigt, wie die Schwarzen misshandelt werden oder wie die Schwarzen halt benachteiligt werden. Und die Schwarzen sind die Besseren, sind besser als die Weißen. Er hat dann heute einen Post gemacht, gepostet, heute am Morgen habe ich es gelesen. Ich liebe die afrikanische Frau. Er hat das auf Englisch gesprochen, geschrieben, aber ich übersetze mal direkt. Ich liebe die afrikanische Frau. Ich liebe die schwarze Frau. Du hast mich für schmerzhafte 9 Monate getragen. Du hast mir Liebe gezeigt. Du hast mich verstanden, wo die Welt es nicht konnte. Du bist für mich gestorben. Niemand kann mich mehr verstehen, wie du es tust. Also ist es mein Job, dich zu beschützen. So, und genau diese Art und Weise, diese Mentalität hat jemand wie Fela Kuti verkörpert. Nämlich alles tun für die Schwarze, für sein Volk und alle anderen haben was gegen den schwarzen Volk. Und er sieht sich den schwarzen Volk als die Lösung und als, also der Kollege hier schreibt sogar, dass die Frau für ihn gestorben ist. Ne? So, das heißt, diese Person, diese Frau, diese afrikanische Frau sozusagen, ist für ihn wie ein Erlöser. Jemand, der sich geopfert hat für ihn. Ne, anstelle von dem wahren Erlöser. Es hat mich ein bisschen. Also, ich fand es sehr merkwürdig, dass er so einen Post macht, jetzt vor allem jetzt in dieser Osterzeit, jetzt vor allem jetzt am Ostersonntag, wo man halt die Auferstehung von Jesus Christus sozusagen daran gedenkt und es feiert. Ich fand es merkwürdig, dass er ausgerechnet heute diesen Post macht. Ne? So sieht man, dass er bewusst oder unbewusst antichristlich, anstatt Jesus Christus zu verherrlichen, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist und auferstanden ist, verherrlicht er den Menschen, die Schöpfung. So, jemand wie Fela Kuti, also er ist dieser Bruder oder dieser Bruder in Adam, er ist wie ein Fan von jemand wie Fela Kuti. Ja? Und was sicherlich mich nicht überraschen würde, ist, dass wenn es wahr ist, dass dieser Typ zum Beispiel in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. So wie jemand wie Fela Kuti. Sein Vater war ein Pastor. Die wachsen in einer christlichen Familie auf. Aber dann werfen die alles weg und folgen dann eine ganz andere Lehre. Und kämpfen dann bewusst oder unbewusst gegen Jesus Christus. Ne? Und ich bete, dass es wie der verlorene Sohn, dass es wie die Geschichte vom verlorenen Sohn wird, wie bei denen, sodass dass sie irgendwann, obwohl sie eigentlich zur Familie gehörten, irgendwann rausgegangen sind und Buße getan haben und zurückgekommen sind zu ihrem wahren Vater und ihrem wahren Zuhause. So, zurück zu Fela Kuti. Also es scheint so, dass dieser Fela Kuti wirklich erfolgreich geworden ist. Aber wenn man sich sein Leben anguckt, dann sieht man, dass er hatte über 10 Frauen. Er war nie verheiratet, aber er war mit über 10 Frauen zusammen. Er hat Partys gemacht, ohne Ende. Alkohol, Drogen. Und diese Menschen werden als Vorbild gesehen. Und dann passiert, dann lesen wir zum Beispiel, dass in der Biografie von Fela Kuti lesen wir, dass der Fela, er hat gesagt, also bezüglich Geschlechtsverkehr, ne, hat er gesagt, Kondome sind seiner Meinung nach, ne, Kondome sind seiner Meinung nach ein Mittel einer weißen Verschwörung, deren Ziel die Reduzierung des schwarzen Geburtsrates sei. Das heißt, dieser Fela Kuti hat nicht nur, dass er Unzucht getrieben hat ohne Ende, sein Leben lang, sondern er hat es einfach ohne Schutz, ne, ohne weltlichen Schutz, hat es durchgezogen, sein Leben gelebt. Und dann hat sich herausgestellt, dass er 1990 an AIDS erkrankte. Und am 2. August 1997 starb er an Krebs, an AIDS. Erst kurz vor seinem Tod hat er zugelassen, dass er in Krankenhaus gebracht wird. Er hat sonst immer geleugnet, dass er krank ist. Er hat geleugnet, dass er nicht ins Krankenhaus will. Er will nicht behandelt werden. Erst kurz vor seinem Tod erklärt er sich bereit, sich ins Krankenhaus eingeliefert zu lassen, aufgrund seines Zustands, weil er nicht mehr in der Lage war und weil die Krankheit ihn schon so krass zersetzt hat, hat er es eingesehen und hat sich ins Krankenhaus eingefahren lassen. Aber bevor er überhaupt bezeugen konnte, dass er wirklich AIDS-krank ist, ist er schon vorher gestorben. Und er ist nicht mal 60 Jahre alt geworden. Er ist mit 58 gestorben. Da sehen wir also diese Menschen, die sich halt diese Leute als Vorbild nehmen, da fragt man sich so, okay, du hast, dieser Mensch hat einiges erreicht und der hören seine Musik und sind bewegt von seiner Musik und es sieht so aus, als ob er wirklich das Vorbild ist von Menschen. Aber wenn man genau sich das Leben von diesen Menschen anschaut, dann sieht man, wie viel Tod, wie viel Unnutz, also Vanity, Sinnlosigkeit in seinem Leben befindet und wie sehr er Jesus Christus braucht. Ja? Jetzt könnte jemand sagen, ja gut, aber wenn ich berühmt werde, wenn ich ein Künstler werde wie Kuti und Menschen erreichen konnte und so viel Geld hätte, dann würde ich ja nicht rumschlafen ohne Kondom. Ich würde auch nicht rumschlafen, ich würde mir eine schöne Frau holen und dann würde ich halt verheiratet sein und mein Leben leben und ich werde ein guter Mensch, ich werde Gutes tun. Ich muss ja nicht genau haargenselben Lebenslauf wie ein Fela Kuti folgen. Fela hat ein bisschen Blödsinn gemacht. Er hat es ein bisschen zu übertrieben, sozusagen. Ich hätte es best viel, viel besser gemacht. Dann kommen wir dann, deswegen komme ich dann zu einer anderen Persönlichkeit, den die Menschen noch viel mehr als ein Fela Kuti als Vorbild nehmen oder Vorbild genommen haben. Ja, oder immer, ja, beziehungsweise noch nie. Ne? Kommen wir zu der Person Michael Jackson. Michael Jackson, ist jemand, der zum Beispiel im Gegensatz zum Fela Kuti, Michael Jackson war ein wie ein wie Tag und Nacht sozusagen, kann man sagen. Er war sehr hilfsbereit im Leben, also er hat nie dieses Schwarz-Weiß gesehen, er hat nie dieses Trennung gemacht, er hat nie dieses Lifestyle gelebt nach dem Motto Party ohne Ende, Drogen und Alkohol. Er hat immer eine Mentalität verbreitet: Zusammenkommen, Zusammenhalt, lass uns unsere Unterschiede aus dem Weg schaffen, lass uns zusammenkommen, lass uns die Welt heilen. Michael Jackson war das Gegenteil von, oder er war das perfekte Beispiel für jemand, der sagt: Nee, ich würde nicht, wenn ich reich wäre, würde ich viel Gutes tun. Ich würde nicht diesen Weg gehen wie ein Fela Kuti. Ich würde so versuchen, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Michael Jackson, laut dem Guinness-Buch der Rekorde, ist Michael Jackson der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten. Kein Entertainer hat mehr Erfolg wie Michael Jackson. Wenn man sich seine Erfolge durchliest, man kann manchmal, also wenn man runterscrollt, die Sachen, die er erreicht hat, sind so viel, dass du denkst, dass er mit deinem PC einen Fehler hat. Der hat über 300 Millionen US-Dollar ausgegeben an Spenden. Mehr als jeder andere, kein Künstler hat so viel Geld wie Michael Jackson gespendet. Ne? Er wurde mehrfach ausgezeichnet. 300 Leute zu Millionären machen. Aufgrund seiner Musik hat man ihn sogar dann King of Pop genannt. Er war 1984, als damals noch der Ronald Reagan der Präsident von Amerika war, war er im Weißen Haus zusammen mit Ronald Reagan. Sein Name ist also er hat seinen Namen auf diesem Walk of Fame in Hollywood bekommen, dieses Stern. Der Stern von Michael Jackson. Ja. In vielen Städten Europa wurde eine Skulptur von ihm gebaut. Also Statue von ihm, von Michael Jackson. In vielen Ländern in Europa findet man diese Statuen von Michael Jackson. Du hast Zeichen, wie viel er erreicht hat. Ja. Aber jetzt wollen wir genau bei Michael Jackson, so wie wir bei Fela Kuti gemacht haben, wollen wir bei Michael Jackson gucken. Okay, er hat so viele Menschen erreicht. So viele Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen erreicht. Konnten denn diese Milliarden von Menschen ihn retten? Konnten diese Milliarden von Menschen, Millionen von Menschen ihm langes Leben geben, Gesundheit geben? Also man hat später diagnostiziert, dass der Michael Jackson an Schlaflosigkeit erleidete und dass er angewiesen war von Drogen. Und sein Arzt, ne, finanziell gezählt hat. Also soll noch mehr sein, was er gespendet hat. Ne? Aber so jemand, der so viel Macht und Einfluss hatte, wie konnte dieser Person es nicht schaffen, ein langes Leben zu führen? Michael Jackson ist, nicht mal, ist 15, mit Alter von 50 gestorben. Mit Alter von 50 ist Michael Jackson gestorben. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Dein Geld hat es nicht mal geschafft, ihn über bis zu 60 Jahre alt zu bringen. Oder bis zu 58, wie es ein Fela Kuti es geschafft hat. Man hat ihn, man hat Michael Jackson gefragt zu seiner Religion, ne, was er darüber denkt und welche Religion er angehört. In Wikipedia liest man, dass er Zeugen Jehovas für eine Zeit lang war, aber am Ende, später, hatte er ein bestimmtes Statement abgegeben bezüglich seiner Religion. Da sagte er: Ich vermeide es, den Begriff Religion zu verwenden, denn so viele Leute sagen, meine Religion dies, meine Religion das. Wieso sollte es meine Religion sein? Ich glaube einfach, was in der Bibel steht, unabhängig davon, mit welcher Religion es verbunden ist. Ich glaube einfach. Das war 1979, als er diesen Statement abgegeben hat. Ich hoffe, dass dieses Statement bei ihm nicht einfach dahergesagt war, sondern dass er wirklich das geglaubt hat, was in der Bibel steht. Nämlich, dass Jesus Christus so sehr die Welt geliebt hat, dass er für die Welt gestorben ist, damit keiner verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Wenn er das geglaubt hat, hat er wenigstens es geschafft, sein Leben danach mit dem Herrn zu verbringen. Weil das, was er hier gelebt hat, ist für die Menschen etwas, vielleicht für die Menschen was Gutes gewesen, aber für Gott ist das nichts. Im Königreich Gottes ist es nichts, denn wenn du 300 Millionen Dollar in die Welt spendest, aber nur Euro in dein Königreich, in dein Konto von deinem Königreich, in dem Königreich Gottes hast, dann kommst du am Ende mit null daraus. Was bringt dir das, wenn du die ganze Zeit Millionen von Euro in die Welt spendest, aber kein Cent für das Königreich Gottes gibst? Denn wir wissen ganz genau, dass das Wort Gottes sagt, dass wir auch im Himmel unser Konto haben. Und jemand wie Michael Jackson, der mächtigste Mensch, zu sagen, mächtigste Künstler auf der Welt war, erfolgreichste noch ist, der so viel Geld, so reich ist in dieser Welt, ist aber im Königreich Gottes das Mindeste, ist das Gering, der Geringste, weil er nichts auf dem Konto hat. Und wir beten, dass er zumindest aber es geglaubt hat, das Evangelium geglaubt hat. Also sehen wir, dass Menschen, die versuchen, sich Vorbilder zu nehmen, ne, Vorbilder der Welt, hätte ich nur, wäre ich nur wie Michael Jackson, könnte ich nur so viele Menschen wie Michael Jackson erreichen, wäre ich nur mit einem Michael Jackson verheiratet. Ne? Diese Menschen, deren Strategie, deren Denkweise über das Leben ist falsch. Wir sehen es daraus, weil deren Vorbilder Frieden und Erfüllung vorzuweisen. Die schaffen es nicht. Du musst, selbst wenn du kein Fela Kuti bist und nicht jeden Tag Party machen gehst und hier eine Frau nach dem anderen und dies und das, selbst wenn du ein Michael Jackson bist, der Geld spendet ohne Ende, wird dir das nichts bringen. Du wirst nicht mal, du wirst froh sein, wenn du 50 Jahre alt wirst. So. Jetzt fragen wir uns, wie wollen wir die Zeit, definieren? Wie wollen wir die Zeit biblisch wiedergeben? Was sagt die Bibel über die Zeit aus? Ja. Weil der Grund, warum ich auch das mit euch teilen möchte, ist, weil es uns als Kinder Gottes betrifft, ne, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir die Zeit sehen, wie wir mit der Zeit umgehen. Ja? Ein Pastor, ein Prediger, sein Name ist Rena Gitt, er hat ein Studio gemacht, ne, über die Information. Er hat bewiesen, dass die Information 5 verschiedene Ebenen hat. Ja, und darüber habe ich auch diese Predigt, was ich jetzt mit euch mitteile. Nämlich, der Werner Gitt hat eben die Information, er hat gesagt, Information ist aufgeteilt in 5 Ebenen. Und er hat die Information so dargestellt, wie zum Beispiel, wenn jemand auf eine Wand, auf eine leere Wand schreibt, Jesus liebt dich. Ne? Dieses Argument hat er hat diese Predigt gemacht über Information, um zu zeigen, dass Gott existiert. Ne? Das war sein Ziel, zu beweisen, zu zeigen, dass Gott existiert. Und dass man in der Information, allein in der Information, schon erkennen kann, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott eine Person ist. So, und jetzt mache ich das Beispiel, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, wie er sein Argument sozusagen gelegt hat. Wenn jetzt jemand auf eine leere Wand Jesus liebt dich schreibt, und wenn wir diesen Satz lesen, dann ist dieser Satz eine Information. Diese Information können wir nur anhand, also diese Information, wir können nur erkennen, dass es eine Information ist, anhand 5 Ebenen. Und diese 5 Ebenen, sagt der Werner Gitt, ist einmal anhand der Statistik, ne, anhand, das ist erste Ebene, Statistik bedeutet die Anzahl an, zum Beispiel die Anzahl von den Wörtern. Ne? Statistik bedeutet zum Beispiel, wenn da steht, Jesus Christus liebt dich, dann zählt man alle Buchstaben zusammen, alle Wörter, und dann weiß man, aha, hier sind insgesamt, keine Ahnung, 20 oder 15 Wörter, und diese 15 Wörter haben eine Bedeutung. Das ist die erste Ebene. Wir haben eine statistische, wir haben eine Art, unser Vorgehen, um diese Information wiederzugeben, haben wir Statistik sozusagen statistisch belegt. Und dann kommt die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist der Syntax. Der Syntax, sagt der Werner Gitt. Syntax ist alles, was bezogen ist auf die Grammatik dieser Information. Weil wenn wir da lesen, Jesus Christus liebt dich oder Jesus liebt dich, können wir diese Information nur erkennen durch einen bestimmten Syntax, eine bestimmte menschliche Syntax, menschliche Grammatik. Wenn wir diese Grammatik nicht kennen, diese menschliche Grammatik nicht verstehen, dann können wir auch diese Information nicht verstehen. Aber wenn wir Jesus Christus liebt dich sehen, dann erkennen wir, ah, da ist eine Grammatik, da ist eine Syntax. Da ist Jesus Christus, zum Beispiel Jesus ist groß geschrieben, das J ist groß geschrieben und am Ende ist ein Punkt. Damit erkennen wir, dass jemand uns was sagen will. Erstens durch Statistik und durch Syntax. Und die dritte Ebene ist die Semantik. Die Semantik. Das bedeutet, das ist die Bedeutung. Die Bedeutung von diesem Satz. Die Semantik sagt, Jesus Christus liebt dich. Das heißt, dieser Satz, dieser Information sagt uns etwas, hat eine Bedeutung für uns. Hat eine Bedeutung, welches diese Information uns mitteilen möchte. Das ist dieser Semantik. Und dann kommt die Pragmatik, nämlich die Handlung. Die Pragmatik ist die Handlung. Was folgt daraus, nachdem wir diese Information gesehen haben? Was passiert danach, wenn wir gelesen haben, Jesus Christus liebt dich? Das heißt, wir erkennen dann, oh, da ist jemand, der uns sagen möchte, dass er uns liebt und das heißt, jemand möchte mit mir Beziehung haben. Ne? Erstens, die Bedeutung erkennen wir, diese Semantik erkennen wir, weil wir erkennen, dass jemand mit uns Beziehung haben möchte. Und dann kommt die Pragmatik, die Handlung, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wer es sein kann. Wer hat das geschrieben? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mensch? Ne? Und dann geht es in die fünfte Stufe, die Apobetik, nämlich das Zielaspekt von dieser Information. Was möchte diese Person sagen, sozusagen? Was möchte diese Person erreichen mit diesem Satz, Jesus Christus liebt dich? Was ist das Ziel? So, und also wie gesagt, einmal Statistik, alles was mit der Menge, mit der Zahl zu tun hat. Grammatik, alles, also Syntax, nämlich Grammatik, alles was mit Grammatik zu tun hat. Semantik, die Bedeutung, was dieser Satz, diese Information bedeutet. Pragmatik, welche Handlung folgt daraus? Was macht diese Information mit dem Empfänger? Was macht diese Information mit dem Empfänger? Wozu führt das? Und dann die Apologetik, das Ziel. Was ist das Ziel dieser Information? Was möchte diese Information erreichen? Und Benagit hat gesagt, er hat eine längere Studie gemacht darüber und hat erkannt, dass genauso wie die Information fünf Ebenen hat, genauso hat die Zeit auch fünf Ebenen. Er sagte, in der Bibel sehen wir, dass die Zeit, genauso wie die Information fünf Ebenen hat, diese Statistik, Semantik, Syntax, Pragmatik und Apobetik, genauso hat die Zeit genau diese fünf, können wir direkt ableiten für die Zeit. So, und darüber wollte ich mit euch sprechen. Darüber wollte ich euch was mitgeben, wie halt die Zeit, wie die fünf Ebenen der Zeit sind, ist. Ne? Was ist diese Zeit? Was bedeutet die Zeit? Ja. So, fangen wir an mit der Statistik. Die Zeit. Statistik der Zeit. Ja. In der Bibel lesen wir, dass wir ein bestimmtes Maß an Zeit haben in dieser Welt. Also statistisch gesehen sagt uns die Bibel, es gibt eine Zeit, es gibt einen Tag, wo es vorbei ist, wo unsere Existenz, unser Leben hier vorbei sein wird. Wir haben also einen bestimmten Zeit hier zur Verfügung und zum Beispiel gehen wir mal zum 1. Mose 6, Kapitel 6, Vers 3. Erinnern, wie du es beobachtet hast, vor ein paar Sekunden, und jetzt ist es schon. sieht sehr langsam aus. Aber dann, ein paar Sekunden später, der war schon weg und jetzt ist nur noch, bleibt nur noch die Erinnerung übrig. Und genauso beschreibt die Bibel die Zeit für uns. Die Zeit, die wir hier haben. Ja? Bei Psalm 144, lesen wir Psalm 144, Vers 4. Der Mensch gleicht ein Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Der Mensch gleicht einem Hauch. Also es ist wie so ein Wind, so kurz, so ein kleinen Mundi, wenn du kurz rausgehst und morgens früh aufstehst und dann weg ist. Das ist das Leben vom Menschen. Es geht dahin wie ein Schatten. Ja, die Bibel beschreibt, zeigt uns hier die Statistik sozusagen, den statistischen Aspekt von der Zeit für uns Kinder Gottes oder generell für die Menschen. Ja? Bei dem selben Buch, Psalm 39, Vers 6. Da lesen wir, siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Wie fest der Mensch auch stehen mag, wie fest, wie viel Geld er nur auf dem Konto haben mag, wie viele berühmte Menschen er doch, viele Menschen erreicht hat, wie viele Followers er hat, wie viele Erfolge er errungen hat. Das spielt alles gar keine Rolle, denn sein Leben ist nur ein Hauch, sagt hier der Psalmist. Also das heißt, was wir daraus erschließen können, ist, beim statistischen Aspekt der Zeit, ist, dass das Leben kurz ist, sehr kurz ist. Ich muss mal kurz meinen Fuß abladen. Laptop, wenn es nicht ausgeht. Ja. Was denn? Okay, ich hab wieder Strom. Okay. So, doch. Also wir sehen, dass die Bibel uns sagen möchte, dass die Zeit ist sehr kurz. Ja? Lesen wir noch einen Vers. 1. Chronik 29. 1. Chronik. Also 1. Chronik. 29. Vers 15. So. Kann jemand lesen? Was sagst du? Ja, aber ich bleibe jetzt mal so, weil immer da lesen gehen und on off zu machen, ist was, ich lese. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf der Erde ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Ich muss mal kurz was reinpfeffern, sonst. Hier schon wieder sehen wir, wenn es darum geht, um das Leben. Dann beschreibt der Bibel immer, bestimmte, benutzt man bestimmte Wörter wie Wind, Schatten, Dampf. Begriffe, die verknüpft sind mit einer kurzen Zeitspanne. Es geht alles, es wird alles einfach vergehen. Deswegen sollen wir uns nicht hier sesshaft machen. Nicht hier sieben Villen bauen, wie manche Berühmtheiten. Die glauben, dass wir hier für immer bleiben. Die denken, wenn ich mir genug Häuser hier gebaut habe, dann brauche ich nicht mehr zu reisen ins Hotel zu gehen. Ich kann überall mein Leben aufbauen und kann mir ein Leben hier auf Erden machen und es wird nie vorbeigehen, es wird nie zu Ende gehen. Ne? Weil die Menschen denken, die denken nur an jetzt, an das Jetzige, die denken nur an das, was wir jetzt sehen, das, was wir jetzt haben, aber die wissen, die machen sich nicht darüber Gedanken, was wird danach kommen, was wird passieren, wenn alles hier vorbei ist. Ne? Der Wähler geht, macht ein Beispiel, hat ein Beispiel gegeben, er meinte, dass er erklärt die Geschichte über seine Nachbarschaft, weil da, wo er wohnt, sein Haus, diese Nachbarschaft, alle, die dort wohnen, sind in derselben gleichen Zeit dort eingezogen, weil diese ganze Gegend wurde gleichzeitig wohnbar gemacht. Und alle Nachbarn, die dort gewohnt haben, haben nach 25 Jahren so eine Art Feier gemacht, so eine Art Feier, so nach dem Motto, so, ah, wir sind 25 Jahre schon hier. Also es war ein schöner Tag, da haben sich hingesetzt, ein Sommertag, was getrunken, ein bisschen geredet, dies und das, darüber erzählt, wie schön es war, wie schön es ist, schon 25 Jahre lang hier zu sein, als Nachbarn zu sein. Und dann hat der Wähler Gitt einfach mal so eine Frage gestellt in die Runde an diese Menschen. Er hat gesagt, in 25 Jahren, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir jetzt schon 25 Jahre hier sind. Ne, weil alle sind schon älter gewesen, ne? Benna geht es ja schon 80, schon über 80. Und er sagte dann, in 25 Jahren, was wird dann sein, hat er gefragt. Was wird in 25 Jahren sein? Alles war ruhig, keiner hat was gesagt. Niemand konnte sich äußern zu dieser Frage. Die schauen die ganze Zeit nach dieser Vergangenheit und denken sich, oh, wir sind 25 Jahre hier, dies und das. Aber was wird danach passieren? Was passiert danach? Was passiert in den nächsten 25 Jahren? Wo werden wir dann sein? Wo werden wir dann sein? Und der Mensch will sich nicht darüber Gedanken machen, der will sich nicht damit auseinandersetzen. Er will sich nicht darüber Gedanken machen, dass er sterben wird, irgendwann. Irgendwann ist es Ende im Gelände, ja, auf gut Deutsch. Irgendwann muss jeder das Fleisch ablegen und dann geht die Seele weiter in eine ganz andere Richtung, wo ganz andere Gesetze gelten. Ne? Oder er hat noch ein anderes Beispiel genommen, nämlich ein Mann hat einen Baum, ein großes, weil das sind Menschen, mit denen er halt zu tun hat, Menschen, die Geld haben, ne? Ein Mann hat einen Baum gekauft, ein großes Baum, einen riesen Baum, hat er seinen Garten einpflanzen lassen. Richtig großer Baum. Und der Wenner geht als Nachbar, hat sich das angeguckt und gesagt, ey, warum musst du dir einen großen Baum? Warum musst du dir so einen großen Baum? Was soll das? Warum musst du dir keinen kleinen Baum, keine kleine Pflanze und lässt es wachsen und siehst zu, wie es wächst? Und dann sagte der Nachbar zu ihm, ja, wenn ich mir einen kleinen Pflanze hole, ich werde das ja gar nicht mehr miterleben. Ich werde ja gar nicht mehr miterleben, wie das Ding groß wird. Das heißt, damit hat der Mann halt erklärt, dass er sich schon irgendwie Gedanken schon gemacht hat. Er hat irgendwie tief in seinem Inneren, weiß er schon, dass seine Tage zu Ende gehen werden. Er weiß, dass dieser Baum muss so groß sein, ansonsten, wenn es kleiner ist, wird er das nicht mehr leben. Aber dennoch setzt er sich nicht damit auseinander, was danach passiert. Ihm ist klar, den Menschen ist klar, dass irgendwann vorbei ist, irgendwann Ende im Gelände ist, aber er will sich damit auseinandersetzen und wo gehe ich dann hin? Was passiert da mit mir? Er holt sich einen Riesenbaum guckt sich diesen Baum an und lebt den Moment. Er lebt den Moment. Ne? Es gibt ein Zitat von einem Philosophen, ein griechischer Philosoph war das, ich habe den Namen vergessen. Er sagte, das Leben, also kann man nur in der Vergangenheit verstehen. Leben muss man es vorwärts. Das heißt, das Leben kann man nur vorwärts leben. Die Vergangenheit kannst du verstehen, aber die Zukunft, sagen die, da kann man nichts machen. Ungewissheit. Oder soll sich umbringen, ja? Aber es gibt doch jemand, der uns gesagt hat, dass wir Zuversicht haben können. Dass er für uns, für die Menschen, einen Ort vorbereitet hat. Der uns einlädt, zu kommen, wie wir sind, wo wir sind, was wir getan haben, was auch immer wir tun. Völlig egal, er lädt uns ein und sagt zu uns, kommt her zu mir, all die, die ihr mühselig und schwer beladen seid, ich werde euch erquicken. Sagt Jesus Christus. Aber die Menschen die wollen das nicht. Die schauen in die Vergangenheit, um die Welt zu verstehen. Die schauen in die Vergangenheit, um die Welt zu verstehen und leben ihr Leben in der Richtung Zukunft, leben in der Gegenwart und leben Richtung Zukunft ungewiss, ohne zu wissen, was kommt, ohne zu wissen, wo sie hingehen und was passieren wird. Also, Statistik, die Menge an Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, ist sehr knapp bemessen. Ne? Das ist das, was wir statistisch sehen, den statistischen Aspekt der Zeit in der Bibel sehen. Jetzt gehen wir zum Syntax, zur Grammatik. Grammatik der Zeit. In welcher Grammatik ist die Zeit beschrieben in der Bibel? Gibt es eine Regel, wie die Bibel hat die Zeit beschreibt, grammatisch gesehen? Gibt es einen Punkt, ein Komma? Hier wird groß geschrieben, hier wird klein geschrieben. Da schlagen wir auf 2. Mose 20 von 9 bis 10. Von 9 bis 10. Kann jemand lesen? Strategie, wie ihr zum Beispiel das Leben betrachten sollt, von der Zeit her. Eine Strategie, nämlich nicht jeden Tag arbeiten, jeden Tag schuften und dich um die Welt kümmern und deine, die Beziehung mit mir entweder als dritte Stelle oder als nur zum Moment des Brauchs suchst, sondern du sollst für mich einen bestimmten Tag beiseite legen, wo es darum geht, mein Wort zu hören, wo es darum geht, mich zu preisen, wo es darum geht, von mir Offenbarung zu empfangen. Du sollst einen bestimmten Tag legen. Wenn du nicht diese Strategie, Gott erklärt uns gerade eine Strategie, wie wir halt mit unser Leben umgehen sollen, wie wir unsere Zeit einzuordnen haben, einordnen sollen. Da hatte ich schon im 1. Mose schon gesagt, 6 Tage arbeiten, ne, damals schon als Schatten für uns. 6 Tage arbeiten und einen Tag, den 7. Tag dem Herrn soll es gehören. Ne? Und jetzt lesen wir Ekklesiastes, warte, Ekklesiastes war längst eine Sprüche, ne? Prediger. Ja, aber Sprüche. Sprüche 3:1. War das nicht Prediger? Prediger war das, ne? Ja, Prediger. Proverbs war schon Sprüche, genau. Richtig. Prediger ist Ekklesiastes, ja. Danke. Prediger 3. Vers 1. Susi, kannst du lesen? Ja, Prediger 1, Vers 1. Prediger 3, Vers 1. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Amen. Gott sagt uns, dass alles hat seine bestimmte Stunde. Wir können nicht einfach das Leben so leben, dann nachher, ja, wenn ich das machen will, dann mache ich das, wenn das nicht. Wenn wir heute Gemeinde haben, dann machen wir Gemeinde, wenn nicht, dann nicht. Gott sagt, wir sollen die Stunde, wir sollen die Strategie von ihm benutzen, nämlich wir sollen uns einen Tag festlegen, Tage festlegen, alles hat seine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Jeder Frau über den Himmel hat keine Zeit. Schon längst nicht angelockt, Alter. Boah, ey. Ich würde mich gar nicht mehr erkennen. Im Himmel muss ich mich nicht zwingen zu duschen. Nehmen wir Matthäus aufschlagen. Matthäus 6, Vers 33. Kann jemand von Gladbach lesen? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Ja, mach das mal. Hier wird eine Zeit beschrieben, wie wir die Zeit anwenden sollen. Nämlich, dass wir zuerst eine bestimmte Sache tun und dann erst sollen alle anderen Sachen dazukommen. Tracht nun zuerst nach dem Reich Gottes. Das soll zuerst kommen. Ne? Weil in einem Satz, in einer Information, in einem Satz steht im Syntax erstmal, dass du erstmal groß schreiben sollst und dann erstmal, dass du ein Komma setzen sollst und dann kommt der Punkt am Ende. Hier sagt Jesus Christus zu uns, erstmal das Königreich Gottes und dann kommt alles andere hinzu. Er gibt uns er zeigt uns einen Syntax der Zeit, eine Grammatik der Zeit, wie wir unsere Zeit aufbauen sollen. Wir sollen nicht die ganze Zeit unser ganzer Wert darauf legen, erstmal die Dinge der Welt zu erledigen, erstmal alles zu tun, erstmal die Arbeit, erstmal zu arbeiten, erstmal zu trainieren, erstmal zu lernen und dann erst an Jesus Christus um Hilfe bitten. Sondern wir sollen erstmal zu Jesus Christus gehen, ihm die Sache übergeben, ihm das alles anvertrauen, ihm das alles überlassen. Und danach wird das andere folgen. Wenn die Gemeindezeit da ist, ne, wenn die Bibelstudiezeit da ist, trachtet nicht zuerst nach das Weltliche und lass die Bibelstudie hängen oder lass die Predigt hängen, sondern lass die Predigt, die Bibelstudie, das Gemeinschaft mit dem Herrn, das Trachten des Reich Gottes, lass es an erster Stelle sein. Ja. Nehmt nicht die Strategie der Welt. Nehmt nicht die Strategie der Welt, sagt uns das Wort Gottes. Nehmt nicht die Strategie der Welt und macht zuerst Sachen, erledigt erstmal die Sachen in der Welt und danach nehme ich genau andersrum, wie Jesus Christus das hier gesagt hat. Erstmal den Punkt setzen und dann kommt ein Komma. Nein, du setzt erstmal das Wort, Komma und am Ende kommt ein Punkt. Ansonsten wendest du nicht die Strategie, die Gott dir gegeben hat, an. Gott hat dir eine bestimmte Grammatik gegeben, wie du das Leben, wie du deine Zeit einteilen sollst. Wenn du aber die Grammatik der Welt, den Syntax der Welt benutzt, dann wirst du kein Ergebnis bekommen vom Königreich Gottes. Dann wirst du nicht das Ergebnis bekommen, was Gott vorgesehen hat. Das ist wichtig, dass wir halt das erkennen, diese Grammatik erkennen, die Gott uns hier vorgibt. Ja? Es gibt noch andere Verse. Ja, zum Beispiel, gehen wir mal Apostelgeschichte 1, 7. Ich glaube, wir werden jetzt auch bei Syntax aufhören und beim nächsten Mal werden wir weitermachen mit Semantik, Pragmatik und Apophetik. Aber dann gehen wir jetzt mal schnell zum Apostelgeschichte 1, Vers 7. Apostelgeschichte 1. Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Gott, der Vater, hat in seiner Vollmacht Zeiten und Stunde festgelegt. Er hat bestimmte Zeit festgelegt. Das heißt, alles hat seine Zeit, so wie wir es bei Ekklesiastes, bei Prediger gelesen haben. Alles hat seine Zeit. Wir können nicht die Zeit verändern, die Gott es für uns vorgesehen hat. Wir können nicht die Sachen umdrehen, die Gott es sonst für uns vorgesehen hat. Und dann erwarten, dass alles geschmeidig läuft. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir dann Verzögerungen haben, dass wir dann Kämpfe haben, die eigentlich nicht hätte sein dürfen, wenn wir erkannt hätten, dass Gott zu seiner Vollmacht die Zeit festgesetzt hat und dass nur er diese verhindern kann. Nur er kann diese Zeit anders leben. Nur er kennt diese Zeit. Und wenn er dir eine Zeit vorgibt, eine Strategie 4, Vers 4. Steht, als aber die Zeit erfüllt war, ne, als eine Zeit wurde erfüllt, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Eine Zeit, Jesus Christus, die Zeit, wo Jesus Christus kommen sollte, war nicht einfach random, also nicht einfach so nach dem Motto, so ja, okay, komm, machen wir das mal jetzt. Nein, Gott hat eine Zeit festgelegt, er hat eine Zeit festgelegt, die erfüllt werden musste. Und genauso tut er das auch in unser Leben. Wie er sagt, deine Zeit, wo ich will, dass du dies und das tust, ist an dem und dem Tag. Aber wir ganze versuchen es jetzt, wir wollen es jetzt haben. Da versuchen wir, diese Zeit, diese Syntax von Gott, diesen Grammatik der Zeit, die Gott festgelegt hat, versuchen wir zu verändern. Und versuchen wir mit unserer Grammatik, mit der Grammatik der Welt, den Syntax der Welt zu ändern. Und dann erkennen wir immer wieder, wie schwierig es ist und fragen uns, warum dauert das so lange? Warum fühlt sich das so schwer an? Warum habe ich diese Sache noch nicht? Die anderen haben es doch auch. Aber Gott sagt, die Zeit sollte sich erstmal füllen. Als aber die Zeit erfüllt war, dann sandte Gott seinen Sohn. Vorher tut er das nicht, weil er eine Zeit festgelegt hat, die erfüllt werden musste. Und deswegen sollen wir uns genauso in seine Zeit, die er festgelegt hat, für uns in jede Sache, sei es Predigen, sei es Arbeiten, sei es Familie oder persönliche Hobbys, alles was wir tun, wir sollen seine Zeit betrachten und seine Zeit, uns auf seine Zeit verlassen. Sein Syntax, seine Grammatik sollte unsere Strategie sein. Und nicht auf die Welt schauen und sagen, ich bin schon 30, ich bin schon über 25, ich muss jetzt, das muss ja jetzt passieren, ich muss ja jetzt schon langsam heiraten, ich muss ja jetzt schon langsam Kinder bekommen, ich muss ja jetzt schon langsam dies und das haben. Aber Gott sagt, hier, ich habe meine Grammatik, ich habe hier was festgelegt. Und erst dann soll das passieren, nicht vorher. Du bist auch dran, ne? Gut, dann liest du Markus 16, 15. Mercy? Mhm. Du liest Johannes 16, 39. Johannes 16? Ich bin schon. Ist auch das selber da? Dann Tania. Johannes 8, 12. Und Jennifer, nein, Janine, Janine, wie schön. Johannes 3, 16. Von Juni hat man echt Janine Zeit. Ist ja, ne? Richtig wenig zu zeigen. Wir haben zu viel Geld. Können die Leute dann immer sagen, was sie lesen? Mhm. Daumen hoch. Okay. Können die Leute dann nochmal wiederholen, was sie dann lesen? Ja. Also beim Lesen jetzt, ne? Jetzt nicht die ganze Zeit. Wir fangen beim 1. Johannes an, 2, 15 bis 17, dann gehen wir zu Markus 8, 36. Die Person wissen ja, wenn die mehr liest. Deswegen. Dann gehen wir zu Markus 16, 15, dann gehen wir zu Johannes 16, 39, dann nochmal Johannes 8, 12 und dann zum Schluss Johannes 3, 16. Markus 8, 36. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Das wird schnell erwartet. Rede. Mhm. Markus 16. Jetzt Markus 16, 15. Hast du schon gelesen, oder? Nein, die ist gleich dabei. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Eine 16, ne? Ja. 35. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 8, 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Amen. In den Versen können wir sehen, dass was Gott quasi von dieser Welt hält und sagt, dass wir Kinder Gottes uns nicht so sehr mit der Welt freuen sollen, dass wir keine Angst haben vor der Welt. Und dass er das Wichtige ist, dass wir quasi sein Wort zu den Menschen bringen sollen und nicht, wie ich das damals gesagt habe, die Realität so ändern für uns, dass quasi wir mit der Bibel zusammenleben, sondern dass wir anhand der Bibel unsere Realität ändern, damit es eins für eins zur Bibel geht. Ne? Und er sagt ja auch, was die Welt macht und dass wir die Welt nicht verfolgen sollen, sondern dass wir das machen sollen, was er sagt, dass wir aber dadurch Verfolgung erleiden, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er schon diese Welt überwunden hat und er kam auch in diese Welt, um für uns zu sterben. Das heißt, er hat diese ganzen Sachen zu uns gesagt und dahinter steckt ein riesengroßer Wert. Also wir sind teuer erkauft worden. Ja, Jesus Christus hat hat uns sehr teuer verkauft. Er kauft auch für mich, ey. Jesus wert, dass wir ihm folgen, dass wir genau diese Dinge machen, die er uns gesagt hat. Weil er selber was Riesengroßes machen musste, damit wir mehr errettet sind und in der Lage sind, ihn auch zu glauben und die Beziehung zu unserem Herrn zu finden. Das heißt, und das ist auch das, ist heute, das heutige Thema Toleranz, weil wir hatten heute diese Woche einen Fall, wo man schon sehen konnte, wie schnell das gehen kann, dass selbst Kinder Gottes einfach in diese falsche Toleranz gehen können, in diese typische Toleranz gehen können. Mit, angefangen mit Jennys Post, dann euer Repost, dann die ganzen Nachrichten, die ihr bekommen habt. Natürlich kriegt man das, ist das erstmal hart zu lesen und dieser Angriff ist ja nicht leicht, ne? Den man auf einmal bekommt, dass man sich erklären muss, aber das, Gott sei Dank müssen wir uns nicht erklären. Wir müssen einfach immer nur das sagen, was die Bibel sagt. Mhm. Auch in der Bibel steht, wir müssen von uns nicht sagen, sondern wir sollen den Heiligen Geist uns sagen lassen. Und wenn der Heilige Geist uns zur Bibel führt, wurde da schon genug gesprochen gegen solche Sachen. Deswegen nimmt sowas nie persönlich, sondern wenn einer euch bezüglich dieser solchen Sachen angreift, dann geht einfach zur Bibel hin und verweist zur Bibel. Mhm. Erklärt ihr quasi, wie diese Bibelvers anhand des Heiligen Geistes verstehen ist, was die Person daraus macht, ist dann wiederum ihre Sache. Wir wollen die Argumentation nicht, wir wollen diese Menschen gewinnen. Aber wir wollen auch nicht, dass dieser Angriff uns so runterzieht, dass wir sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich Angst, das nächste Mal wieder meinen Mund aufzumachen, wenn ich sehe, dass da was falsch ist. Mhm. Ja, weil Leute müssen wissen, was falsch ist. Leute müssen hören, was falsch ist. Denn das ist das, was Gott uns gesagt hat, dass wir nicht mit der Welt gehen sollen. Und deswegen heute mein kurzes Thema Toleranz, weil wenn ich zum Beispiel an meinem Auto bin, ne, und Jezri jetzt mit seinem Alter jetzt immer reden kann, und ich sage zu Jezri, ey, Jezri, Sicherheitsgurt anlegen, und Jezri sagt, nein, will ich nicht. So. Die heutige Toleranz würde sagen, ja, okay, ganz ehrlich, dann toleriere ich, wenn du dich nicht anschneiden möchtest und so, dann schneide ich dich an. Ja? Aber ich habe dir gesagt, aber wenn du das nicht willst, das ist deine Sache. Aber das ist ja vollkommen Dummheit, weil wir wissen ganz genau, die Regel geht um Leben und Tod. Und bei Leben und Tod ist Toleranz eine Gleichgültigkeit. Es ist eine Gemeinheit, weil du dann sagst, okay, wenn du das willst, dann ist es dein Leben. Ne? Ich werde dir dazu nichts sagen. Das ist deine Wahrheit und vielleicht das Ende. Nein, ich würde jetzt nicht sagen, wir fahren nicht weiter, bis du dein Sicherheitsgurt angeschnallt hast. Auch egal, ob irgendjemand eine Armee da dabei ist oder eine Person ist, die schon über 18 ist oder mein Vater oder meine Mutter. Ich würde sagen, wir fahren nicht weiter, bis du dein Sicherheitsgurt angeschnallt hast. Und wenn das passiert, Gott bewahre, und du dein Sicherheitsgurt nicht hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dir was passiert, größer als euer Mitsicherheitsgurt. Das heißt, ich werde diese Sache nicht tolerieren. Und egal, ob die Person dann quasi seine eigene Meinung hat oder seine eigene Weise beim Thema, den du da hatten, bei diesem einen Gelehrten, der gesagt hat, der Kondom für mich sind, bla bla bla, und schon, er hat ja gesehen, was deine Sache ist. Ne? Also, soweit es um Leben und Tod geht, ist Toleranz eine Gleichgültigkeit. Das heißt, in unserer Sicht, wenn wir mit anderen Glaubensrichtungen tolerieren, dann spielen wir mit dem Leben dieser Menschen. Und wir wissen, dass der Sündenlohn der Tod ist. Das heißt, wenn du von der Sünde in dieser Welt nicht befreit wirst durch Jesus Christus, dann gehst du zielgerecht den Tod. Gehst du zielgerecht auf den Tod drauf. Also haben wir schon eine Beschädigung und einen Grund, warum wir nicht mit denen tolerieren sollen, egal wie schwer das ist oder egal wer da vor uns steht, ob es unser Liebster ist oder unser bester Freund oder unsere beste Freundin oder unsere Familienmitglied ist. Es geht darum, um Leben und Tod, wenn ich zu persönlich die Wahrheit sage und sage, nein, da mache ich nicht mit und du sollst da auch nicht mitmachen. Dann spiele ich mit seinem Leben. Toleranz ist nicht immer eine Tugend. Natürlich braucht man Toleranz auf dieser Welt. Aber um andere Sachen zu erzielen, aber bei der Wahrheit ist Toleranz eine Tugend. Und manchmal hört man aber halt mal so, ja, es gibt andere Glaubensrichtungen, die sind viel toleranter als Christentum. Ne? Dann ist das egal. Das sollte uns auch nicht angreifen. Dann ist es nun mal so. Aber diese andere steht da, Toleranz ist eine gelten lassende und gewährlassende Form. Warte mal kurz. Toleranz ist eine gelten lassen und gewährlassen fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Gemeint ist damit heute Gleichberechtigung unterschiedlicher Individuen. Oder Anerkennung und Respektieren auch des Glaubens und Verhaltens von anderen, ohne sie zu teilen und etwas oder jemand tragen oder erdulden. Also etwas, also jemand zu tragen und zu erdulden, den man nicht unbedingt mag. Ne? Das ist so eine Definition von Toleranz. Aber das ist dann quasi Toleranz ohne, es ist aber auch Toleranz ohne Liebe. Und im Namen, und heutzutage, wird im Namen der Toleranz viel mehr Intoleranz ausgeübt als Toleranz. Also, die sagen, es ist Toleranz, aber normalerweise ist es eine Intoleranz, die sie da ausüben. Weißt du, Denkverbote werden aufgerichtet und Wahrnehmungen dürfen nicht, also wahrheitstreue Wahrnehmungen dürfen nicht mehr ausgesprochen werden. Ja, weil die ursprüngliche Vorbedeutung von Toleranz hat sich ja drastisch verändert heutzutage. Denn wenn wir gucken, damals wurde Toleranz ganz anders gelebt. Vom Christentum, dass die akzeptieren, tolerieren. Dass die und zwar war damals Toleranz und tolerieren nicht, dass die Liebe dagegen ist. Ja, das ist die Liebe dagegen und mit der ethischen denn das traditionelle Verständnis der Toleranz bedenkt, die legitime Rechte anderer Menschen zu respektieren und zu schützen, sogar von solchen Menschen, mit denen man nicht übereinstimmt oder die anders sind als man selbst. In einem passiven Sinn bedeutet traditionelle Toleranz, jeder hat Recht auf seine eigene Meinung. Versteht ihr? Das ist quasi die traditionelle Definition von Toleranz. Dass quasi jeder das Recht hat auf seine eigene Meinung, aber diese Meinung heißt ja nicht direkt, dass es Wahrheit ist. Es bedeutet nicht direkt, dass jeder Mensch die gleiche Meinung haben sollte. Und diese Toleranz, die früher so verstanden worden ist, ist heutzutage ganz anders verdreht worden. Ne? Weil die traditionelle Toleranz schätzt, respektiert und akzeptiert den Menschen ohne notwendigerweise seinen Glauben oder sein Verhalten gutzuheißen oder daran teilzunehmen. Traditionelle Toleranz unterscheidet zwischen dem, was eine Person denkt oder tut, und der Person selbst. Das heißt zum Beispiel, wenn wir zu einem Moslem hingehen und sagen, hör mal zu, dein Glaube ist falsch und die Art und Weise, wie du zu Gott kommen möchtest, ist falsch, ja? Dann richten wir nicht die Person, sondern wir richten diese Denkweise. Wir sagen, deine Denkweise, dein Glauben ist falsch, aber du als Person bist ja nicht falsch, deswegen kann ich mit dir reden, deswegen heißt es ja nicht, dass ich abstoße von mir, und deswegen heißt es auch nicht, dass ich dich lieben kann. Sondern ich liebe dich als Person, hasse aber, dass du in dieser Lüge drin bist. Das ist das Verständnis von traditioneller Toleranz. Dass man die Person und ihr Tun unterscheidet. Aber die neue Toleranz, was sagt die neue Toleranz? Die neue Toleranz wird heute völlig anders verstanden. Wahrheit ist relativ geworden. Ihr seht? Was machst du? Ja, mach mal Schluss. So, die neue Toleranz wird heute vollkommen anders verstanden. Und zwar ist hier die Wahrheit relativ geworden. Da es viele Menschengemeinschaften gibt, gibt es auch automatisch auch verschiedene Wahrheiten. Das heißt, versteht ihr, was ich meine? Dadurch, dass viele Menschen sich durch eine Meinung gruppieren und sagen, okay, das ist meine Wahrheit, das ist unsere Wahrheit, gibt es plötzlich jede Menge Wahrheiten, und diese Wahrheit ist gar nicht mehr fassbar. Man kann nicht mal eine angefangen bei diesen Philosophen. Das heißt, in 3 Jahren kann einer kommen und sagen, 2 plus 2 ist nicht 4, sondern 5. Aber nochmal, da sind wir ja noch nicht, weil in der Mathematik sagt man, weil Mathematik kann ich üben, es ist so, wie es ist. Gar nicht. Ja? Aber es könnte immer mal sein, dass wir sagen, dass Menschen kommen und sagen, ja, für uns ist 2 plus 2 nicht 4, sondern 3. Und da ist dann kommen quasi mehrere Leute zu dieser Person und sagen, ganz genau, das finde ich auch, das finde ich auch, das finde ich auch, das finde ich auch. Und dann gibt es auf einmal mehrere Menschen, die das Gleiche glauben. Und dann sagen die, dass das 2 plus 2 gleich 4 ist, dann ist es eure Weile. Und unsere Weile ist es jetzt, dass 2 plus 2 gleich 3 ist. Und das gibt es jetzt das gibt es jetzt so viel auf dieser Welt, dass jeder Mensch seine eigene Weile hat. Und quasi die Weile relativ ist. Weil es mehrere Beschreibungen der Wirklichkeit gibt, kann nicht eine Meinung in einem letzten Sinne wahr sein, so die Weiterverbreitung dieser neuen Auffassung der neuen Toleranz. Die neue Toleranz vertritt die Definition, dass alle Werte, Überzeugungen, Lebensstil und Wahrheitsansprüche gleich seien. Die Welt hat durch die neue Toleranz, dass jeder Glaube als Religion gleich war. Das heißt, ihr merkt den Unterschied zwischen der traditionellen Toleranz und der neuen Toleranz. In der traditionellen Toleranz haben wir das respektiert, was die andere Person glaubt. Wir haben es akzeptiert, aber wir mussten nicht gleicher Meinung sein. Wir haben aber auch in der traditionellen Toleranz unterschieden zwischen Person und das Tun dieser Person. In der neuen Toleranz unterscheiden wir nicht mehr das Tun der Person und die Person. Sobald du einfach gegen die Auffassung der anderen Person bist, bist du auch automatisch gegen die Person. Dann geht es nicht mehr ein, wie kannst du mich verstehen, nicht verstehen, aber dennoch mich lieben. Wenn du mich nicht verstehst, dann liebst du mich nicht. Genauso heute wie die Schwulen heute. Ja, warum? Hast du Schwule? Nein, wir hassen nicht Schwule. Wir hassen aber dieses Schwulsein, weil dieses Schwulsein eine Sünde ist, aber den Schwulen hast du nicht. Aber der Schwule wird das niemals akzeptieren. Er wird sagen, nein, du hast nicht, weil schwul sein, das ist meine Identität. Ich tue das schwul. Und ich bin eine Person, die schwul ist. Also du kannst mich trennen zwischen diesen Sachen. Und das ist das Falsche. Dann bist du auch einfach automatisch gegen den. Wenn du dann quasi predigst und sagst, ey, schwul sein ist falsch, dann sagt die Person, dann will ich auch nicht mit dir zu tun haben, weil dann hast du was gegen mich persönlich, was nicht stimmt. Aber die Leute bereits sagen das, soweit quasi, weil die einfach nicht mehr unterscheiden, gehen mit Sympathie. Ja, die sagen, okay, das, was die Person macht, das ist sie. Und wenn du, oder was sie denkt, das ist sie. Wenn du gegen was, gegen ihr Denken bist, dann bist du auch gegen die Person. Dann haben wir nur Zitronen getrunken. Haben wir keine Mal. Trinkt. Oh, seine alles immer philosophieren kann. Ja, wo jeder seine eigene Interpretation haben kann. Ja. Und es ist aber auch Wissensfragen. Und bei Wissensfragen ist Toleranz gar nicht, sollte man keine Toleranz haben, wie zum Beispiel, wenn ich aus dem Balkon springe, mit dem Kopf 2 plus 2 nicht 4, wenn ich aus dem Balkon springe, auf den vierten Stock, dann könnte man überlegen, nein, es ist auf jeden Fall safe, dass du auch sterben kannst, dass du auf jeden Fall sterbst, als überlegen tust. Überlegen ist hier die Ausnahme. Verstehst du? Überlegen ist hier die Ausnahme und das Sterben ist auf jeden Fall das, was man zuerst denken würde, was passiert. Oder bei 2 plus 2 in der 4. Da muss man nicht philosophieren, dass, ja, aber was ist denn mit 2 später kommt und dann das und was mit 2 später kommt. 2 plus 2 ist in der 4. Müssen wir schon mal reden. Ja? Und da ist so ein ganz falsch. Oder wie gesagt, beim Auto anschneiden. Ist auch eine Sache, da müssen wir schon reden. Es ist eine Wissensfrage, dass wenn du ins Auto bist, oder wenn du im Auto drin bist, dass Sicherheit zuerst kommt. Weil natürlich ich weiß, was vorkommt. Also was passieren kann. Eine Wissensfrage ist aber ganz wichtig, da man der Person zeigt, dass man sie achtet, obwohl man anderer Meinung ist. In Gewissensfragen. Weil das ist ein Gespräch. Du redest mit einer Person und er erzählt dir quasi seine Ansicht und du quasi und Toleranz gibt dir die Möglichkeit, den Menschen dennoch zu achten. Und zu sagen, okay, ich habe zugehört, bla bla bla, aber ich bin nicht deiner Meinung. Aber ihr seid in einer respektvollen Art und Weise am Reden. Und ich denke, ach komm, du sagst doch mal falsch, du doof, dies und das, ach hör dir auf und so, dies und das. Weißt du, was ich meine? Aber bei Wissensfragen ist Toleranz unsinnig. Einer kann dir nicht erklären, so 2 plus 2 gleich 4 und sagst, ja, interessant, was du da sagst. Und so. Nein, du sagst ganz ehrlich, tut mir leid, ich habe zugehört, aber das, was du aus deinem Mund redest, ist falsch. Und das ist genauso mein Glauben. Wenn einer sagt, ja, Gott, ist doch alles. Ich habe mal ein Gespräch gehabt und sagt, da hat die Person mir erzählt, ich glaube, dass Gott oben ist. Und die Glaubensreden, die ganzen Glaubensrichtungen, die Liebe, die da entsteht, geht doch alles zu Gott nach oben. Und denke ich, habe ich gedacht, das ist falsch. Nee, es geht alle Liebe, die in diesen Glaubensgemeinschaften ist und der Glaube, der drin ist, geht alles zu Gott nach oben. Das ist falsch. Wir wissen, dass es nur ein Weg ist, das ist Jesus Christus. Das steht nicht. Alle kommen so, wie alle Bauernwünsche, die dann quasi zu einem Chorsort stehen, wenn alle Bauernwünsche sagen, okay, Vereinigung, Geld, und dann kommt der Megasort raus. Das sind kompatibel miteinander, die Glaubensgeschichten. Sind wir nicht kompatibel, also deswegen gehen wir nicht den gleichen Weg. Du gehst geradeaus, ich gehe links, der andere geht rechts, der andere geht diagonal, der andere hat 90 Grad, der andere hat 80 Grad. Also, ist hier das andere. Wie gesagt, wollen wir sagen, ja, haben wir das Gefühl gehabt, auch jetzt mal, ja, Leiden ist wichtig für die Menschen, damit die wissen, was gut ist. Damit die dieses Gute wegschätzen. Dann habe ich die Frage gestellt, cool, ganz ehrlich, dann wird dein Kind aber, dann musst du dein Kind aber auch schön leiden lassen, damit ich auch weiß, wenn du was Gutes zu mir bekommst, das ist wertvoll. Ist. Man hat gesagt, nein, wir haben so meinen, was gesagt, nein, ist gut. Warum lässt er dein Kind nicht leiden? Ja, nein, weil ich mein Kind nicht leiden würde, aber dann weiß das gar nicht, was gut ist und so. Verstehst du, meine? Aber dennoch versucht die Person quasi, das ist aber falsch. Wir wissen ganz genau, dass Gott uns nicht gemacht hat, damit wir leiden und dann realisieren, was gut ist. Damit wir den Fehler nachgucken und dann realisieren, dass das ein Fehler ist und dass wir daraus lernen. Es gibt Sachen, die müssen wir nicht erst machen und falsch machen, damit wir verstehen, dass es falsch ist. Wir müssen nicht leiden, damit wir das Gute wertschätzen. Dafür hat Gott uns nicht gemacht. Das steht alles in der Bibel drin. Aber wenn du so einen Menschen sprichst und dann diese heutige Toleranz reinbringst, sagst, ja, du hast vollkommen recht und so. Naja, bei uns steht das nicht so, aber ich verstehe auch das und das wahrscheinlich auch die Wahrheit. Nein, dann hast du keine Wahrheit mehr. Und dann passiert das, was jeder Mensch machen kann. Er kann seine eigene Wahrheit bilden. Und dann haben wir hier Wahrheit. Weil dann jeder halt hier seine Wahrheit. Und es gibt ja immer diese Gutmenschen, die sagen, ja, solange du in deiner Wahrheit keinen anderen Menschen wehtust, dann sage ich, ganz ehrlich, das ist deine Wahrheit. Und was ist, wenn ein anderer Mensch seine Wahrheit wehtut und sagt, ich will Menschen wehtun? Dann darfst du ja nicht zu der Person sagen, bisschen schön, weil im Endeffekt ist das sehr falsch, wenn du es tun, aber wenn du ihn tötest, dann lernst du es für andere Menschen. Also ist die andere Seite auch wahr. Dann sage ich, in der Bibel steht, Mensch, ein Mensch zu töten ist falsch. Und in der Bibel steht, dass wir, dass Jesus Christus ein Gericht zieht und nicht, dass wir über Menschen richten sollen in der Hinsicht mit Leben und Tod, sondern Jesus, das ist ganz allein das Werk von Jesus Christus, die Autor von Jesus Christus. Und dann wollte ich, und dadurch war es diese Beispiele, weil wenn du kein Christ bist, dann sagst du natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, nicht das Töten, bevor er 16 Millionen Juden vergast, dann würde ich. Also 16 Millionen Leben sind ja mehr wert als ein Leben. Dass Jesus Christus seine 99 Schafe hinter sich lässt, um ein Leben zu retten. Also, das ist klar, dass jedes Leben wertvoll ist. Und das ist alles in dir, das kommt alles in Jesus Christus. Und wenn dieser Mensch das nicht versteht, oder so, dass so ein Mensch ist, der sagt, alles ist gleich und alle hat seine Wahrheit, einen Grund zu leben, und alles ist gleich und jeder hat seine eigene Wahrheit, dann hast du natürlich direkt diesen Kenner. Ihr seht? Bali. So, dann kommt jetzt bei uns Toleranz der Liebe. Die Unterscheidung zwischen Person und Tod, also möglich ist, die Wahrheit auszusprechen. Dass Jesus der einzige Mittel für das ewige Leben ist. Gott macht der Menschen gegen Fehler. Auf jeden Fall scheint es was Schönes zu sein. Das sagt, dass wir mit der Toleranz, mit der Liebe von Jesus Christus mischen, wissen wir ganz genau, bis zu welcher Grenze wir gehen können. Mhm. Aber wir wissen auch, dass wir den Menschen und seinen Taten trennen müssen. Es kann der schlimmste Mensch der Welt sein, aber selbst für den schlimmsten Menschen der Welt ist Jesus Christus gestorben. Das heißt, wir teilen seine schlimmen Taten und die Person selbst, Jesus Christus, lieben. Und dadurch können wir in die Welt hingehen und sagen, wir predigen und sagen, wir teilen eure Meinung, also eure Meinung können wir unterteilen zwischen das ist eure Meinung und das bist du als Person und wie Jesus Christus liebt. Das heißt, wenn ich das sehe, dann vor das, was die Person mir sagen möchte oder was für eine Meinung die Person hat, sondern ich sage, ich bringe einfach nur eine Botschaft, damit die Person die Möglichkeit hat, dieses Christus anzunehmen und errettet zu werden. Weil im Endeffekt, wenn du dieses Christus hast, sind deine Taten und deine bläst zweitrangig. Weil du durch Jesus Christus dann quasi eine neue Person wirst. Deine Taten bleiben liegen und du als Mensch kommst durch Jesus Christus viel weiter nach vorne. Verstehst du, was ich meine? Ja? Deswegen können wir mit dieser Toleranz und die Liebe, also Toleranz der Liebe, den Menschen die Wahrheit sagen. Egal, was sie uns antun. Weil wir immer noch unterscheiden, okay, er hat mich geschlagen, aber das Schlagen war falsch, aber ich liebe ihn als Person. Glaube, Hoffnung und Liebe bilden deshalb die Wurzel christlicher Toleranz. Jesus als einzigen Weg für alle Menschen zu bezeugen, ist alles andere als intolerant. Weil guck mal, was hat Jesus Christus gemacht mit seinem ganzen Leben? Die Menschen, die Jesus Christus verfolgt haben, die Jesus Christus umbringen wollen, gebetet für sie am Kreuz, gesagt, vergib ihnen, wüsste ich, dass sie tun. Sag das mal. He is different. Er ist für die dennoch aufs Kreuz gegangen und ist gestorben. Ehrlich gesagt, diese Leute, die eine andere Meinung haben als ich, die schere ich nicht. Er ist für uns alle gestorben. Für die Leute, die ihn gehasst haben oder immer noch hassen, für die Leute, die sagen, du bist falsch, für die Leute, die mit Steinen geworfen haben oder in Anspucken, alles drum und dran, ist er immer noch ein Gott. Er konnte es kennen, er konnte die sterben du willst. Thank you.